Thank you. Bringen musste ich die Lieder abholen. Der Schmied hatte einen Ketten so lange auszubessern, dass ich dachte, er würde nicht damit fertig werden. Sind sie jetzt gut und stark? Gut und stark. Keiner der Gefangenen wird sie zerbrechen. Wie viel kostet alles zusammen? 12 Piaster. Hier ist die genaue Rechnung. Gut, brav. Du bist ein kluger Junge. Dein Lohn soll nicht ausbleiben. Oh, glaub nicht, dass ich nur des Lohnes wegen... Still. Meinst du, ich könnte dir nicht ins Herz sehen? Zu meinem Tochtermann. Ob es ist bald, um, lieber Vater? Sobald Gouverneur nach Sevilla gereist sein wird, den Tag nach seiner Abreise. Und den Tag nach seiner Abreise. Rocco, schenkt mir euer Vertrauen. Ich sehe euch oft aus den unterirdischen Gewölben ganz außer Atem zurückkommen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch dahin zu begleiten? Du weißt doch, dass ich den strengsten Befehl habe, niemanden, wie es auch sein mag, zu den Staatsgefangenen zu lassen. Aber der Gouverneur muss mir doch erlauben, dich in die geheimen Kerker mitzunehmen. Indessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen. Vermutlich, wo der gefangen ist, von dem du schon einige Male gesprochen hast, lieber Vater. Du hast es erraten. Es ist schon lange her, dass er gefangen ist. Es ist schon über 2 Jahre. 2 Jahre? Er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Nun, es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Seit einem Monat schon muss ich auf Pizarros Befehl seine Portion kleiner machen. Jetzt hat er binnen 24 Stunden nicht mehr als 2 Unzen schwarzes Brot und eine halbe Maß Wasser. Vater, führe Fidelio nicht zu ihm. Er könnte den Anblick nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Kraft. Hab immer Mut, dann wird's dir auch gelingen. Das Herz wird hart durch Gegenwart bei dir frei. dein Glück ganz sicher wohl. Ich hab auf Gott und Recht vertraut, dass mir nur ein Traum scheint. Im Leben nach ist am Himmel. Ich hab auf Gott und Recht vertraut, auf der Hut, dann geht es gut, gestillt, gestillt, wir neue Seelen. Lass uns zu Mut, und bitte Mut, thank you. Ich gebe Ihnen Nachricht, dass der Minister in Erfahrung gebracht hat, dass die Staatsgefängnisse, denen Sie vorstehen, mehrere Opfer. Ich gebe Ihnen Nachricht, dass der Minister in Erfahrung gebracht hat, dass die Staatsgefängnisse, denen Sie vorstehen, mehrere Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Er reist morgen ab, um Sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Seien Sie auf Ihrer Hut und suchen Sie sich sicher zu stellen. Wenn er entdeckt, dass ich in Florestan in Ketten liegen habe, wenn er längst tot glaubt, wenn er mich vor ihm enthüllen, in seine Gunst entziehen würde. Doch es gibt ein Mittel. Hauptmann! Besteigen Sie sofort mit einem Trompeter den Turm der Festung. Sehen Sie mit der größten Aufmerksamkeit auf die Straßen von Sevilla. Sobald Sie einen Wagen begleitet von Reitern sehen, lassen Sie augenblicklich durch den Trompeter ein Signal geben. Verstehen Sie augenblicklich? Ich erwarte die größte Pünktlichkeit. Sie haften mir mit Ihrem Kopf dafür. aber komm. Ja. Jetzt, Alter, Alter, jetzt hat es eine, dir wird ein Glück zuteile, du wirst ein reicher Mann. Nur in eine, womit ich dienen kann, womit ich dienen kann. Du bist von kaltem Blute, von verzagtem Mute. Nur langen, langen nicht geworden. Was soll ich? Redet, redet! Morgen, wie, hör mich an, du bist du ein Mann, bist du ein Mann? Du dürfen gar nicht säumen, dem Staate liegen, den bösen Untertan schnell aus dem Weg zu räumen. Oh, dem Staat liegt daran, den bösen Untertan schnell, schnell auf den Weg zu räumen. Du schließt doch an, du schließt doch an. Er darf dich länger leben, sonst ist so nicht geschehen. Ich nehme Pizarro sollte leben, Pizarro, Pizarro sollte leben. Du fällst, du fällst, ich werde stehen. Ich werde stehen. Nein, Herr, das Leben nehmen, das ist nicht meine Pflicht, nicht meine. Ich will mich selbst begeben, wenn die Ursache Not gebricht, so heile rasch und munter zu jedem Mann. Weißt, weißt, der kaum mehr lebt und wie ein Schatten stirbt. Zu dir, ich warte in deiner Ferne, du gräbst in der Zisterne. Schnell ein Grab. Und dann werd ich schnell vermummt, mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß! Und er verstoß. Er sterbt seine Kette. Verstanden. Du gibst ein Zeichen, dann werd ich mir verbund, die siegen Kerker schleichen. Stoß! Und er verstanden. Des Gouverneurs. Er sprach heute so lange mit dir. Vielleicht sollst du ihm einen Gefallen tun. Einen Gefallen. Du hast recht, Marceline. Giacchino, Fidelio, öffne vielleicht den Gefängnisse. recht gut, recht gut. Zusammen raffte ich meine Mut und trug ihm alles vor. Und sollst es glauben, was er zur Antwort mir gab? Die Heirat und dass du mir hilfst, wie er erlauben, doch heute fiel ich in den Kerker, ich hinab. Noch so ist Pizarros Wille von uns der Graben sein. So ist der Tod! Doch ist das Weg! Ist es zu treten, deine Pflicht, wie zu treten, deine Pflicht! Nein! Ja, er weiß es schon. Ich bin mit dem, was wir jetzt nicht mehr haben. Jetzt fröhlich hin und wieder wandern, für jede Zeit der Zorn gespart. So eile ihm sein Grab zu graben, hier will ich stille Ruhe haben. Schließ die Gefangenen wieder ein, magst du nie mehr verwegen sein, nie, nie mehr verwegen. Meine Geschichte, hier bist du.